Suratul Hadid, Sura Nummer 57, das Eisen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Allah preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbarene und der Verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Glaubt an Allah und seinen Gesandten und gebt aus von dem, worüber er euch zu Statthaltern eingesetzt hat. Diejenigen von euch, die glauben und ausgeben, für sie wird es großen Lohn geben. Was ist mit euch, dass ihr nicht an Allah glauben wollt, wo doch der Gesandte euch dazu aufruft, an euren Herrn zu glauben, und wo er bereits ein Abkommen mit euch getroffen hat, wenn ihr gläubig seid? Er ist es, der seinem Diener klare Zeichen offenbart, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt. Und Allah ist wahrlich mit euch gnädig und warmherzig. Und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg ausgeben wollt, wo doch das Erbe der Himmel und der Erde Allah gehört? Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das Beste versprochen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wer ist es denn, der Allah ein gutes Darlehen gibt? So wird er es ihm vervielfachen, und für ihn wird es trefflichen Lohn geben. Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten. Die frohe Botschaft für euch heute, Gärten durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt, mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Sie rufen ihnen zu, waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt, ihr habt abgewartet und gezweifelt, und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer. Es ist euer Schutzherr, ein schlimmer Ausgang. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber dann zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben, und viele von ihnen sind Frevler. Wisst, dass Allah die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, auf das ihr begreifen möget. Gewiss, denjenigen Männern, die Almosen geben, und denjenigen Frauen, die Almosen geben, und damit ein gutes Darlehen geben, wird es vervielfacht werden, und für sie wird es trefflichen Lohn geben. Und diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, das sind die stets Wahrhaftigen und die Zeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenbrandes. Wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt, hierauf aber trocknet er aus, und da siehst du ihn gelb werden. Hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen, und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Wetteilt zu Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will, und Allah besitzt große Huld. Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht zu sehr freut über das, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist, diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein.